Merhabalar. Ich bin nicht nur von der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Süleyman Taşköprü, sondern auch ein Aktivist von der Ramazan Avcı-Initiative. Deshalb möchte ich als erstes der Familie Bektaş, Verwandten, Freunde von Burak, die solidarische Grüße von Gülistan Ayaz, also die Witwe von Ramazan Avcı, und die solidarische Grüße der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Süleyman Taşköprü übermitteln. Wir teilen ihre Schmerzen und sind mit euch. Das meinte ich, Melek Abla, ich kann ohne Brille, so jetzt richtig. Ja, acılarınızı paylaşıyoruz, acılarınızı hafifletmek için paylaşılan acı yarım acıdır, onun için biz buraya geldik. Gülistan'ın da mesajını zaten alacaksınız. Süleyman Taşköprü ist in Hamburg Altona aufgewachsen, zur Schule gegangen und hat zuletzt mit seiner Familie in der Schützenstraße einen Lebensmittelladen betrieben. Am 27. Juni 2001 wurde er dort von Mitgliedern der NSU ermordet. Er ist das dritte der 10 NSU-Opfer, Mordopfer. Wie bei allen anderen NSU-Morden und wie bei einem Großteil aller in der BRD begangenen rassistischen Morde waren die Ermittlungen zum Mord an Süleyman Taşköprü nicht auf einen rassistischen Hintergrund gerichtet. Stattdessen wurde auch in Hamburg das Mordopfer und seine Familie durch rassistische Verdächtigungen, frei erfundene Vorwürfe und Lügengeschichten jahrelang diskreditiert. Das wisst ihr schon. Ich möchte nicht ausführlich nochmal erzählen, was besonders Familie Taşköprü erlebt hat, das wisst ihr. Aber das, was die Familie Taşköprü und wie alle anderen Familien erlebt haben, es war dann sehr belastend für die Familie. Und sie wurden, wie viele auch andere, also psychisch krank, und mit den Folgen kämpfen sie auch, werden sie, glaube ich, auch lebenslang kämpfen. 17 Jahre später hat die Hamburger Bürgerschaft, also kurz vor dem NSU-Urteil, die Familie des NSU-Opfers in einer Resolution von 18.06. letztes Jahr um Verzeihung gebeten. Wegen das erlittene Leid, das sie durch die mit einem falschen Verdacht geführte Ermittlungen erfahren, anerkannt und bedauert. Diese Resolution von Hamburger Bürgerschaft hat die Familie Taşköprü zur Kenntnis genommen, aber es hat sie nicht besonders beeindruckt. Weil bis heute hat sich die Hamburger Polizei für die jahrelange Diffamierung der Familie Taşköprü nicht entschuldigt. Es gab keine direkte Entschuldigung von den Ermittlern von der Polizei. Es gab nur eine symbolische Resolution von Hamburger Bürgerschaft. Die Forderung der Familie Taşköprü nach einer würdigen und angemessenen Entschädigung blieb bisher. Die rot-grüne Regierung in Hamburg schweigt dazu. Im Mai 2012 sprach der damalige Hamburger Innensenator Michael Neumann, ist von der SPD, von der Notwendigkeit einer lückenlosen Aufklärung des Mordes an Süleyman Taşköprü. Aber Hamburg ist das einzige Bundesland, in dem der NSU einen Mord verübt hat, das keine parlamentarische Untersuchung eingerichtet hat. Die rot-grüne Regierung verweigert sich eine Auseinandersetzung und hat bis jetzt ihre Verantwortung für die Aufarbeitung an dem Prozess in München abgeschoben. Der Hamburger Senat ist der Meinung, es gebe nichts mehr zu ermitteln, das Thema sei in Hamburg durch. So. Hamburg hatte seit Ende der 70er Jahre eine große Bedeutung für die Organisation der Neonazi-Szene. In Hamburg, im Hamburger Umland, entstanden Konzepte für den bewaffneten Kampf und rechter Terror. In den 80er Jahren haben Neonazis mehrere Menschen in Hamburg ermordet. Unter anderem Mehmet Kaymakçı und Ramazan Avcı, die 85 auf offener Straße ermordet wurden. Die Aktivitäten der Nazis prägten nicht nur das politische Selbstbewusstsein der Hamburger Neonazis. Ihr Wissen und ihre Erfahrung wurden nach der sogenannten Wiedervereinigung 1990 an die Kameraden in den neuen Bundesländern weitergegeben. In den 90er Jahren trafen sich Hamburger Neonazis und die späteren Mitglieder der NSU bei Demonstrationen, wo das spätere Netzwerk des NSU in Kontakt trat. Im Jahre 2002 bedankte sich das NSU-Kernterror dafür, durch Schreiben und Spenden, die auch an die Hamburger, in Hamburg ansässige neonazistische Organisation und die Nordische Zeitung versendet wurde. Die Hamburger Polizei unternahm daraufhin keine Ermittlungen in Bezug auf diese Hinweise und es gab auch keine Hausuntersuchungen. Warum wird sich in Hamburg nicht die Mühe gemacht, aufzuklären? Warum wird in Hamburg ein Untersuchungsausschuss verweigert? Um es zu verstehen, warum die Perspektive der Opfer und Betroffenen von rassistischen Gewalt und Mordtaten keine Gehör finden, möchte ich ein Beispiel, das als Lübecker Modell bekannt ist, in Erinnerung rufen. Bei dem rassistischen Brandanschlag in der Nacht auf den 18. Januar 1996 in Lübeck wurde die perfide Strategie der Täteropferumkehrung angewandt, um die Spuren der deutschen Täterschaft zu verwischen. Für die Ermittlungsstellen standen der Mechanismus der Täterentlastung im Vordergrund und nicht die Opfer. Trotz Hinweise der Angehörigen und Überlebenden in Richtung deutscher Täterschaft ging es bei Ermittlungen vorrangig darum, das Ansehen Deutschlands bzw. das Ansehen Lübecks zu schützen. Der gleiche Mechanismus der Täterentlastung wurde auch im Zusammenhang der NSU-Morde angewandt. All das kennen wir auch aus den Bemühungen der Ermittlungsstellen und der deutschen Justiz im Fall des Uri Jalloh. Das bedeutet zu vertuschen, zu verdrängen und vergessen. Aber gut, dass die Initiative Uri Jalloh gibt, sie geben nicht nach. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernen, wie die Aufklärung durch deutsche Behörden stattfindet, bedeutet für uns kein Vertrauen auf deutsche Instanzen zu schenken. Aus dem NSU-Komplex zu lernen heißt, vor allem die Perspektive der Betroffenen, Familienangehörigen von rassistischer Gewalt und Mordtaten im Mittelpunkt zu stellen. Nach 5 Jahren Prozess in München möchte die Justiz mit der Verurteilung der Angeklagten einen Schlussstrich ziehen. Der Prozess in München hat keine Aufklärung über die Hintergründe und Verflechtungen der NSU-Mordtaten mit bundesweiten Neonazien und staatlichen Geheimdiensten gebracht. Kritische Fragen und wichtige Hinweise wurden unterbunden. Vor allem wurden die Perspektiven der Betroffenen, der Angehörigen und der Opfer nicht wahrgenommen, sondern einfach ignoriert. Fragen, die die Familien der Mordopfer umtrieben, hat das Gericht systematisch blockiert. Das Bedürfnis der Hinterbliebenen nach Respekt für die ermordeten Opfer und eine würdige Anerkennung des ihnen widerfahrenen Unrechts wurde mit dem Prozess nicht erfüllt. Diese haben die Familienangehörigen, die Söhne, Töchter, die Witwen der Ermordeten verbittert im Rahmen der Nebenklägerplädoyer als Resümee aus den vergangenen 5 Jahren gezogen. Auch Süleyman Taşköprü's Bruder Osman Taşköprü äußert sich dazu. Ich zitiere Osman Taşköprü: Ein Gesellschaft sollte sich nicht mit dem Nichtwissen abfinden. Die Nazimörder waren es nicht allein. Wir hoffen, dass mit dem Urteil keine Schlussstrich gezogen wird. In den vergangenen Jahren konnten wir schon erleben, dass das Interesse am Verfahren sank. Mitgefühl für die Betroffenen kam sowieso kaum auf. Die Taten schienen so weit weg zu sein, als wäre das alles Vergangenheit. Doch hier wurde ermordet. Hier haben Nazis meinen Bruder umgebracht. Die Polizei und die Medien haben Lügen über ihn verbreitet. Der damalige Innensenator Michael Neumann sicherte uns Aufklärung. Wo ist sie? Zitat Ende. Liebe Freunde, liebe Freundinnen, sehr Arkadaşlar, liebe Antifaschistinnen, Antirassisten. Wir können die Familienangehörigen solidarisch begleiten und dazu beitragen, ihre Schmerzen zu lindern, indem wir ihre Wünsche und Forderungen in den Mittelpunkt unserer Anliegen stellen. Osman Taşköprü wünscht sich einen Aufschrei in Hamburg. Dafür müssen wir sorgen, zusammen mit den Angehörigen und all den gesellschaftlichen Kräften, die der Meinung sind, dass Faschismus und Rassismus keine Meinung, sondern ein Verbrechen mit mörderischen Konsequenzen bedeutet. Heute, da täglich offensichtlicher wird, wie tief die Neonazi-Szene mit staatlichen Institutionen verstrickt ist, dürfen wir nicht zulassen, dass rassistische Morde unaufgeklärt bleiben. Für die Opfer der NSU, Uri Jalloh, Ahmet Ahmad, für Burak Bektaş und all die weiteren gilt, einen Schlussstrich werden wir nicht zulassen, es darf nicht geben. Dankeschön.